Kapitel 5 Unsere Selbstwahrnehmung und welche Blüten sie treibt. Es geht mir gut. Es geht mir nicht gut. Titel der noch nicht geschriebenen Autobiografie meiner Freundin Cynthia. Eine meiner Freundinnen ist professionelle Rednerin. Sie gehört zu den Menschen, die so wortgewandt, eindringlich, klug und mitreißend sprechen können, dass, wenn sie am Tresen einen Burrito bestellt, ich mit tränenfeuchten Augen rufe, »Sie hat recht! Ohne Bohnenmus! Sie haben die Frau gehört!« Sie können sich also vorstellen, wie überrascht ich war, als sie sich einmal nach einer Rede neben mir auf einen Stuhl fallen ließ und wissen wollte, wie langweilig es gewesen sei. Ich habe auch wunderschöne Freunde, die meinen, sie seien potthässlich. Ich habe brillante Kunden, die sich heute für ein Gottesgeschenk an die Menschheit halten und morgen davon überzeugt werden müssen, dass sie nicht totale Nieten sind. Ich habe eine Nachbarin, die gerade eine Firma gründet und sich nie sicher ist, ob sie damit eine Goldgrube auftut oder ihre Familie auf direktem Weg unter die Brücke führt. Die Selbstwahrnehmung treibt die wildesten Blüten. Wir schwanken ständig zwischen der flüchtigen Erkenntnis, wie großartig wir sind, und der Angst, dass wir wertlos, faul, schrecklich, schwer von KP sind. Sie kennen das. Ich bin völlig unterqualifiziert. Es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis jemand meine Unfähigkeit bemerkt und in die Welt hinaus posaunt. Wir quälen uns unaufhörlich. Aber warum? Wenn wir doch sehen könnten, wie großartig wir sind. Ich weiß, wie großartig Sie sind. Weshalb verschwenden wir unsere kostbare Zeit überhaupt mit anderen Optionen? Wäre das Leben nicht viel amüsanter, produktiver und attraktiver, wenn wir unser überwältigend tolles Selbst mit offenen Armen begrüßen könnten? Es ist genauso leicht, sich großartig zu finden, wie sich für einen totalen Versager zu halten. Es braucht genauso viel Energie. Genauso viel Konzentration. Warum entscheiden wir uns also immer für das Drama? Ist Ihnen je aufgefallen, wie Sie reagieren, wenn jemandem, den Sie bewundern, etwas Grandioses gelingt? Sie freuen sich für ihn oder sie, sind aber nicht überrascht? Natürlich hat er das Phänomenale geschafft. Schließlich ist er ja auch phänomenal. Doch einzusehen, wie toll Sie selbst sind, ist, als schöben sie ein riesiges Marshmallow einen Hügel hinauf. Und los geht's. Wir schaffen das, wir sind toll. Ups, oh, wir lassen auf der einen Seite nach, links hängt da etwas. Schiebt! Ah, geschafft. Es passt alles. Halt, jetzt hängen wir rechts. Wir rennen herum, machen einen Schritt nach vorn und 14 zurück. Völliger Quatsch. Versuchen Sie stattdessen lieber, sich mit den Augen eines Menschen zu sehen, der Sie bewundert. Der versteht es. Er glaubt an Ihre kleinen und Ihre großen Sprünge. Er ist frei von Ihrer Unsicherheit und Ihren negativen Überzeugungen in Bezug auf sich selbst. Er sieht nur, wie großartig Sie sind und über welch enormes Potenzial Sie verfügen. Werden Sie zum treuesten Fan Ihrer selbst. Betrachten Sie sich von außen, sodass Ihre Selbstzweifel Sie nicht übermannen können. Jetzt schauen Sie mal, was Sie sehen. Sie entscheiden, wie Sie Ihre Realität wahrnehmen. Warum also sollten Sie sich selbst als irgendwas anderes sehen als einen Rockstar? Sie sind der Hammer. Das waren Sie schon, als Sie brüllend auf die Welt kamen. Und Sie sind es immer noch. Ansonsten hätte das Universum sich erst gar nicht die Mühe mit Ihnen gemacht. Sie können es überhaupt nicht so sehr vermasseln, dass Ihr Hammersein verschwindet. Es definiert Sie. Sie sind einfach so. Und Sie werden immer so sein. Das steht nicht zur Verhandlung. Sie werden geliebt, unbändig, mit aller Macht bedingungslos. Das Universum flippt aus vor lauter Freude darüber, wie großartig Sie sind. Es zerdrückt Sie fast in seiner bewundernden Umarmung. Es möchte ihnen alles geben, was sie sich wünschen. Es will, dass sie glücklich sind. Es möchte, dass sie in sich sehen, was es selbst in ihnen sieht. Sie sind perfekt. Irgendetwas anderes zu glauben, ist genauso sinnlos, als würde ein Fluss glauben, Er habe zu viele Biegungen, fließe zu langsam oder seine Stromschnellen seien zu wild. Wer sagt das? Sie befinden sich auf einer Reise mit unbestimmtem Anfang, Mittelteil und Ende. Es gibt keine falschen Wege und Entscheidungen. Alles ist, wie es ist. Ihre Aufgabe dabei lautet, so sehr Sie selbst zu sein, wie Sie können. Deshalb sind Sie hier. Davor zurückzuschrecken, wer Sie in Wahrheit sind, heißt, der Welt Ihr tolles Selbst vorzuenthalten. Nur Sie sind Sie, jetzt und für alle Zeiten. Ich wiederhole, nur Sie sind Sie, jetzt und für alle Zeiten. Bringen Sie die Welt nicht um die einzigartige Chance, sich an ihrer Genialität zu ergötzen. Wir sind alle perfekt, auf unsere individuelle, wunderbare, verkorkste Art und Weise. Lachen Sie über sich, lieben Sie sich und andere, erfreuen Sie sich an der Albernheit des Kosmos.